Hau mal dagegen ordentlich. Nee, das mit der abgeflachten. So. Herzlich willkommen zum Podcast UFO Pocket. Podcast! UFO Pocket! Herzlich willkommen. Wir sind heute in der Rock-Variante. Wir haben nämlich beide, also man muss ja sagen, wir haben ja hier eine neue Firma gegründet und es läuft eigentlich auch ganz gut, aber in vielen Belangen auch nicht. Gewisse Dinge, wir mussten leider unser Podcast. Stichwort Infrastruktur. Wir haben unsere beiden Mikros abgegeben, sind das Teil eines großen grauen Masse, die der Firma gehört. Großen Tentakel. Habe ich nicht gefunden. Ich musste eben auch in so ein Techniklager gehen, wo ich mir unsere Sachen ausleihen musste, unseren Scheiß. Ich glaube, wir sind Mainstream geworden. Wir sind jetzt zu professionell. Wir sind nicht mehr der coole alte Garagen-Podcast. Aber irgendwie schon. Guck dir mal den Raum an. Ich meine, wir sind überall so Perücken und so ein Scheiß. Mega der creepy Raum. Und nebenan, wo ich das eben ausgeliehen habe, hatten die halt nur diese großen Ständer, diese großen drehbaren Ständer. Das heißt, und die können wir machen es nicht lächerlich, machen die es nicht ernsthaft am Tisch und haben die jetzt halt so Freddie Mercury-Style, haben wir einfach so einen großen Mikrofonständer. Mikrofon, an denen jeweils so ein gitarrenartiger großes Konglomerat dranhängt und wir einfach in völlig dynamischer Pose stehen im Raum, headbangen, wild durch die Gegend und nehmen diesen Podcast auf. Man kann ja hier an der Stelle gleich mal ein bisschen Werbung machen, denn Stefan Tietzler und ich haben einen neuen Podcast gestartet diese Woche. Ich sag nur. Herein. Oh, hallo, ich möchte euch diesen Podcast empfehlen. Die machen nur Improvisation, ist das nicht toll? Aber sie sind hier in einer Gärtnerei. Oh, aber dabei bin ich doch ein Pilot. Und so geht das die ganze Zeit. Nur Gags. Habt ihr darauf Bock, 2,5 Stunden lang diesen Level an Entertainment zu erfahren, dann tut dies mit unserem neuen Podcast Gute Arbeit Impro. Auf Soundcloud und auf iTunes zu finden, abonnierbar, haut mal rein. Und auch da alles, was ihr Patreon-technisch an die spenden wolltet, einfach auch direkt dem Podcast UFO zuführen. Richtig. Dann, glaube ich, kommen wir da auch auf den richtigen Nenner. Du hast eben geduscht. Du hast eben im Klo angeschlossen. Es kommt so ein ganz frischer Duft raus. Ja, es ist wirklich so. Tagsüber mal duschen ist echt, ich dusche mich morgens, manchmal auch noch abends, aber sich tagsüber duschen ist nochmal so ein, wie so ein Nickerchen fast. Man ist nochmal neu und frisch. Aber ich habe mit der weirdesten Dusche aller Zeiten geduscht, die drei Hebel hatte. Einmal wie viel Wasser, dann keine Ahnung und dann nochmal, wo blau drauf stand, konnte man auf- und zudrehen. Aber ich habe es bis heute nicht verstanden. Das war ganz. Da wurden noch alle Gags schon drüber gemacht, über das, wenn man. Cool, dass du so in das Thema reingehst einfach. Gut, du bist da, um mich zu unterstützen. Also okay, Thema, also, viel Spaß das, was mit deiner. Das, was du gerade, aber auch so ganz moderativ. Ja, das, was du gerade gesagt hast, ist natürlich völliger Quatsch. Aber, und dann, aber ist doch wahr, dass über diese Heiß-Kalt-Mechanik, diesen ganzen wichtigen Drahtseilakt eines Lebens. Jeden Tag muss man das durchmachen. In die Richtung wollte ich gar nicht gehen, ehrlich gesagt. Aber trotzdem danke, dass du den Schwierigkeitsgrad für mich erhebst. So, viel Spaß mit der Anekdote. Ich will nur mal einwerfen. Dazu wurden alle Gags schon gemacht. Aber viel Erfolg. Aber jetzt bin ich gespannt. Nö. Ich werfe dir so Brocken hin, so Felsbrocken, die deine Gags zerstören. Aber das ist schon interessant. Also ich frage mich auch, wie das läuft. Also du hast ja ein warmes Wassergerät in deiner Wohnung. Ey, so. Das verstehe ich. Und dann, erstmal war es bei mir neulich mal im Arsch. Und dann, ist es ja mit Gas und so. Ich habe sofort mega die Panik bekommen, weil wenn das kaputt ist und dann kommt da so ein Warnzeichen und da habe ich diesen Heizungsmann angerufen und der meinte, man muss einfach da drauf drücken. Muss einfach ein Tape drüber kleben über diese Lampe. Man muss einfach ignorieren und dann gucken, was passiert. Aber das ist echt gruselig und wenn man da jetzt auf warm Wasser dreht, was passiert denn da mechanisch? Ich glaube, dann wird eine Leitung geöffnet, also das, ja, aber das ist nicht so. Also das, die Leitung teilt sich dann in so zwei, in so eine Y, eine kalte Wasserleitung und eine Warmwasserleitung. Und dadurch, wie du den aufdrehst, wird das Verhältnis, wie viel aus beiden Rohren genommen wird, verändert. Aber dafür ist es doch dafür so eine einfache Erklärung, ist es viel zu schwierig, die richtige Temperatur zu finden. In meiner Dusche gibt es entweder nur unfassbar heiß, kochend heiß oder Antarktis. Ja, das Problem ist gar nicht Antarktis oder Kochen, sondern mit der Dusche, in der ich es gerade zu tun hatte, gab es keine stabile Temperatur. Es gab nur kälter werdend und wärmer werdend. Das waren die beiden Einstellungen. Das heißt, du musst es eigentlich immer so wie so ein geübter Skifahrer, so links und rechts, dich immer so hin und her pendeln, um immer so in der Mitte zu sein. Und immer, wenn es zu warm wird, dann wieder die Kurve einschlagen, sodass du auf so einer Temperatur-Slalom-Linie dich dann so durch diesen Duschvorgang. Apropos. Ja, das Boosted Board hat Wellen geschlagen in der Community. Du hast viel zu viele Begriffe benutzt, die ich theoretisch hätte nutzen können für eine gute Überleitung. Habe ich alle vergessen. Wellen schlagen, das hat mich alles abgelenkt. mein Boosted-Board. Darauf wollte ich hinaus, das ist schon richtig erkannt. Letzte Woche habe ich noch damit angegeben, dass ich mich zumindest weiterentwickelt habe, insofern, weil mein neues Gerät nicht explodiert. Falsch! Auch das neue Gerät, was ich mir anschaffen wollte für viel zu viel Geld, explodiert. Ist das nicht toll? Es ist großartig. Erst vor allem bist du der Inbegriff des Fehlkaufs eigentlich. Geld ausgeben für eine mäßig spektakuläre Explosion. Die dich tötet im Idealfall. Ja, das fand ich aber so wie ist der momentane Status? Wie viel Prozent der Entscheidung hast du schon getroffen, dir dieses Boosted Board anzuleihen? Nee, ich habe es mir auf jeden Fall gekauft schon. Also der Kaufprozess ist bereits abgeschlossen. Ich dachte, du hast es nur reserviert. Ja, aber das ist schon, also es geht einher. Und das ist jetzt das Problem, weil die Lieferzeit so lang ist, weil das halt gerade erst rausgekommen ist. Deswegen ist noch, also habe ich jetzt noch sehr viel Zeit, den Kauf zu bereuen. Das Moment, ist ein aber Problem. Du kriegst jetzt definitiv dieses Boosted-Board. Ich krieg auf jeden Fall das Boosted-Board. Also wenn du jetzt nicht mehr irgendwie stornierst oder sowas, kriegst du dieses Boosted-Board. Wenn ich nicht mehr aktiv eingreife, also wenn ich mein Leben... Ich dachte, das wäre nur so ein Hirngespinst. Nö, wenn ich mein Leben gerade erhalte, genauso wie es ist, wenn ich nicht sterbe, wenn ich nicht bankrott gehe, wenn ich genau mein Leben erhalte und ich nichts ändere aktiv dagegen, bekomme ich mein Boosted-Board. Ich sehe schon. Das wird ja hier ankommen wahrscheinlich, ne? Nee, habe ich extra nicht gemacht. Nee. Weil ich Angst weil ich vor diesem Gesicht Angst habe. Ich habe gesagt, ich übe erstmal zu Hause, in der Heimat, in der Eifel irgendwo. Fahre ich erstmal ein paar Runden. Ja, ja. Ja, vor allem da auf deinem Bürgersteig. Du hast ja auch keinen Platz, um damit richtig zu fahren. Du hast ja dann. Aber gut, okay. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Ich bin im Moment im Highspeed-Modus. Ich habe mir jetzt auch neulich ein neues PlayStation-Spiel gekauft. Manchmal habe ich solche Phasen. Das ist ein Autorennspiel. Ja, ein Formel 1 2016. Das schnellste aller Autorennspiele. F1 2016. Das Problem ist aber, ich wollte einfach nur ein bisschen cruisen. So ein bisschen um ein paar den Grand Prix von Japan schön von hinten aufrollen mal. Mhm. Aber das Lustige ist, das ist mittlerweile so originalgetreu, dieses Spiel. Das habe ich noch nie erlebt. Du sitzt die ganze Zeit nur in einem Raum, wo Leute, du wartest eigentlich primär darauf, dass du fahren darfst. Und dann kriegst du so, das ist also so dermaßen realistisch. Da kommt ein Typ zu dir und sagt dann, ja, ich bin hier Fahrzeugentwickler und ich habe hier einen Bericht. Und dann kriegst du so einen 10 Seiten langen Bericht, mega boring geschrieben einfach. Und dann musst du halt, musst du den durchlesen, musst du durcharbeiten, dann musst du Forschung und Entwicklungsabteilung anrufen. Dann kommt eine Agentin, die so Vertragsgedöns mit dir macht und so. Und dann, ich will ein bisschen fahren, Leute. Und dann, ja, ich will einfach nur fahren. Und dann musst du das erste freie Training, dachte ich mir, okay, das kann man sich noch geben, um die Strecke kennenzulernen. Das zweite freie Training, alles klar, langsam wird's lächerlich. Das dritte freie Training, ernsthaft, Leute. Und dann irgendwann kommt das erste Qualifying und dann. Dann kommt tatsächlich das Rennen dann irgendwann. Aber da musst du auch noch eine Rennstrategie festlegen, Reifen festlegen und so einen Scheiß. Und dann fährst du auch die erste Runde, wie bei Formel 1, der will ich so, ist erstmal eine Einführungsrunde, um die Reifen warm zu fahren. Mhm. Wo ich mir denke, Leute, die Reifen, die gibt's nicht. Das ist virtuell. Ich muss die nicht warm fahren. Und du bist am Ende einfach so ein Profi, dass du einfach tatsächlich, sie können jetzt auch in der Formel 1 fahren. Ja, wirklich. Sind wirklich Rennfahrer. Wenn du das, kein Unterschied mehr. Ja, ich glaube, ich habe auch so ein Rennen dann gewonnen, wo ich mir dachte, vielleicht kriege ich gleich einen Anruf und dann Bernie Ecclestone ist am Apparat und gibt mir einen Job in der Formel 1. Ist nicht mehr so weit weg. Ich habe früher auch tatsächlich Gran Turismo 5 viel gespielt und das ist auch sehr realistisch. Und da hieß dann irgendwann auch, dass du dann ein bisschen zu viel gefahren. Wo du dein Nitro anmachst und dann Nee. Gran Turismo, nicht Need for Speed. Das ist schon realistisch. Ach so, ja. Wo ich dann irgendwann so Fehlermeldungen bekommen habe, sie haben zu viel Sand im Getriebe. Weil ich immer so diese Wüstenstrecken gefahren. Das ist eine Metapher. Geh mal wieder raus, Nerd. Einfach so, dann so, sie müssen ihr Getriebe ändern, weil da Sand drin ist. Ich denke mir so, nee, muss ich nicht. Einfach so restart, neues Spiel starten, fickt euch einfach. Geht nach Hause, ich bin auch, kein Sand aus. Ich bin auch ausgeschieden, im zweiten freien Training bin ich ausgeschieden und konnte dann das zweite freie Training in der Live-Übertragung, wie es im Fernsehen aussehen würde, wäre es eine echte Sache gucken. Ja. Das ist echt, das ist so paradox. Du kannst deinen Gegnern dabei zuschauen, wie sie gewinnen, während du auf der Tribüne sitzt. Und zwar nur das zweite freie Training. Also ich kann nicht mal ein Rennen gucken. Ey, das ist so frustrierend irgendwann. Ey, du hast so ein frustrierendes Leben, immer so zwischen Stillstand und Highspeed. Ja, aber selbst meine Freizeit ist auch aber mittlerweile noch frustrierend. Ich kaufe mir Formel 1, um Spaß zu haben. Nope. Ich kaufe mir das Boosted Board, um Spaß zu haben und nicht zu sterben. Tot. Naja, tot. Naja, schade. Ach Gott. Naja, aber machst du dann auch mal so ein Vlog auf deinem Boosted Board, dass du dann wirklich mal auch die Leute so ein bisschen Gefühl für die Geschwindigkeit bekommen können irgendwie, ja? Geil. Ja, ich mache so eine Kamera vorne aufs Boosted Board und dann mache ich einen YouTube-Channel, wo ich jeden Tag. Machst du ein paar Snaps? Auf jeden Fall, machst du ein paar Snaps. Auf jeden Fall. Wer Stefan noch nicht auf Snapchat folgt, könnte das tun unter. @StefanTietze. Ja. Nein, weil das ist ein Betrüger, den dürft ihr bitte nicht folgen. Das ist ein Hochstapler, der eben versucht, Identitätsdiebstahl zu betreiben. Ich bin Esteban Tithios. Esteban Tithios. eigentlich geschrieben, wie man spricht. Mhm. Aber bei dir, darauf müssen wir heute zu sprechen bekommen, geht es steil bergab mit deinem körperlichen, mit deinem körperlichen Äußeren. Mhm. Um nicht zu sagen, das stimmt. Mit deinen Haaren. Ja. Du verlierst, das ist uns gestern das, aufgefallen. Ja, es sind so ein paar Gerüchte Video jetzt im Umlauf. Mich hat das über drei Ecken erreicht irgendwie, dass ich jetzt plötzlich hinter der Hand als der neue Monty Burns gehandhabt werde, der jetzt irgendwie unter Haarverlust leidet. Nee, an mich ist nicht wegen deiner Haare, wirst du als Monty Burns bezeichnet intern. Das ist nicht wegen deiner Haare. Ach, hallo. Hey, hallo. Hey. Cool. Ciao. Hey. Okay. Sondern wegen deinem fiesen Charakter. Was über drei Ecken hat sich erreicht? Von wem denn ja, noch? Dass man anscheinend jetzt hinter meinem Rücken munkelt, ich hätte Haarausfall und würde jetzt langsam auf die 40 zugehen, präventiv. Ja. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Ich finde, ich habe junges, scheckes Haar. Und ja, manchmal der Blick in den Spiegel oder in ein paar Videos aus einem ungünstigen Winkel. Es ist ja so, als Medienstar erlebt man sich ja oh, Gott, die Alkoholstimme gerade. Weißt du, der Unterschied zwischen mir und euch, ihr seht euch manchmal im Spiegel oder auf so einem Foto von einer langweiligen Hochzeit. Ich kenne mich ja von vorn und hinten. Ja, also ich kenne mich ja in verschiedenen Situationen, von oben, von unten. Manchmal dann werfe ich mein Haar in die Kamera und dann schaue ich mir das an. Ich habe ja ein viel größeres Bewusstsein von meinem eigenen Körper, weil ich es ja überall an der Plakatwand. Deswegen macht sich auch wahnsinnig fertig. Du hast deswegen macht mich fertig, bei Tagen hast du geweint. Du saß auch abends noch lange im Büro. Da gab es recht scharfes Catering an dem Tag und das hat da gab es viele verschiedene Faktoren, die da ineinander gegriffen haben in dem Moment. Und diese verschiedenen Haarmittel, die neuerdings in unserem WC stehen. Vor allem, ich habe letztens mit Simon und Lars auch bei einem Almost Daily bei den Rocket Beans über das Thema Haarausfall gesprochen und die haben gesagt, es gibt ja, glaube ich, ganz viele Mittel, ne? Das ist ja schon eine jahrhundertealte Industriehaarerhaltung, aber das ist, glaube ich, alles Fake und alles Scharlatanerie, so wie in Red Dead Redemption, wo man dann irgendwelche Haarwasser verticken muss. Und zwar bringt es nichts, sobald die mal Haarmilch, ausfallen. Wo man Haarmilch verticken muss. Kam ein bisschen zu spät, aber nicht schlecht. Aber das Timing war vielleicht. Aber man muss, und da gibt es so ein Mittel, das anscheinend auch gut funktioniert, aber das muss man nehmen, bevor einem die Haare ausfallen. Und das ist jetzt rein logisch so ein bisschen schwer zu timen. Also in der Woche, nehmen Sie das eine Woche, bevor Ihre Haare ausfallen. Das ist dann so, okay, mache ich. So, das ist schwierig und ich weiß nicht, ab wann für mich der Zeitpunkt gekommen ist, wo ich dieses Zeug nehmen soll oder kann. Dieses Präventive finde ich total interessant. Und zwar, am meisten fällt mir es auf bei Vorherbildern von Meth-Abhängigen. Ja. Wann wurde das gemacht? Ohne Scheiße, wann und in welchen Situationen wurde das Vorherbild, wenn man bei Google eingibt, Meth-Addict, kommen verschiedene Bilder, die vorher und nachher eine blonde Frau zeigen, die irgendwann die Haare ausgefallen sind. Aber wann, in welcher Situation entsteht das Vorherbild? Ich glaube, das ist die Aufgabe eines verantwortungsvollen Drogendealers, der sagt, Meth, hier, erste Meth, bevor sie anfangen, stellen sie sich nochmal ganz kurz an diese Wand da hinten. Ich mache ein kleines Foto. Ich glaube, der Ehepartner, der sagt, du, ich habe das Gefühl, in den nächsten paar Wochen wird es mit dir steil bergab gehen. Ja. Stell dich mal bitte vor diese Farbe. Um dir dann zu zeigen zu können, wie steil bergab. Stellen wir dich mal kurz vor eine farbneutrale Wand und gucken mal, was passiert. Und Licht muss gleich sein und die Kleidung muss gleich sein. Finde ich mega interessant. Oder ist es alles Photoshop? Ich glaube, die nehmen einfach die Bilder von dem abgenommen und drehen die einfach um. Und sagen dann einfach früher dünn und jetzt fett oder so, dann für irgendwie die Risiken von Pommes oder sowas. Ja. Ich glaube, das wird einfach wild durchgeschachert. Kann man sagen. Ich habe, wo wir gerade bei Haaren waren, im Internet eine schockierende Meldung gelesen. Und zwar, dass man konnte da irgendwie so einen Test machen, welche Jobs wie sehr dein Job vor der Zukunft gefährdet ist. Ja. Wie groß die Chance ist, dass Roboter deinen Job machen können. Mhm. Comedy-Autor war bei 100% die Chance, dass es irgendwann von Robotern gemacht wird. Ja. Aber Friseur war bei 0%. Und da habe ich mir einen Tag vorher Gedanken darüber gemacht, weil ich zum Friseur musste und mir dachte, warum gibt es dafür nicht mittlerweile so, wie so Fastfood-Ketten, so Maschinen, wo man sie einfach reinsetzt, die deine Haare messen. Du müssen nur, ich meine, das sind alles Köpfe, die ungefähr gleiche Form, die können die kurz messen mit so einem Band und dann müssen die Haardichte messen, die Haardicke messen und dann können die dir auch so Vorschläge machen. Dann klickst du einfach drauf, was du für eine Frisur willst. Kannst du dir sogar noch einen Promi anklicken, wo du genau die Frisur haben willst oder so. Der so Beispiele gibt, der dir noch anbietet, was für dir passt, weil er vorher alles ausgemessen hat, was dir stehen würde. Ja, vielleicht ist ja die Akzeptanz nicht da, dass Leute keinen Bock haben, sich in so eine Maschine mit so vielen wirbelnden Klingen zu setzen und da irgendwie aber den Maschinen zu vertrauen. Ich traue Menschen da viel weniger. Immer wenn ich mit dem Friseur bin und dann sage ich, ja, Nacken ausrasieren und so, denke ich mir, wenn die jetzt niest, dann sind alle Haare weg. Einfach. Ja. Dann so, wups! Und dann einmal so, quer durch. Wer hat das mit erzählt mit dem Rasierer, wo der Akku leer war? Das ist bei mir passiert jede Woche. Also, wenn ich jede Woche, bei dem ich, weiß nicht, bis ich erzählt habe, aber bei mir ist es auch häufiger mal passiert. Irgendjemand hat das erzählt, dass er mal beim Friseur war und dann hat er so einen Rasierer und dann hat er so angefangen, von links nach rechts durchzurasieren und bei der Hälfte ging der Rasierer aus, war der Akku leer. Ja, und dann hat der Friseur einfach gesagt, okay, fertig und hat den Spiegel gezeigt und man so, okay, danke. Aber es war halt offensichtlich, dass er einfach nur der Akku ausgegangen ist. Also das fand ich auch so skrupellos einfach, okay, fertig. Aber bei dem Spiegel weiß ich schon vorher, was ich sage. Ja. Bevor ich sehe, habe ich schon mal meinen Kopf zurechtgelegt, dass ich gleich sage, oh, ja, gut, das ist aber schön. Aber vor allem, es darf auch nicht zu früh kommen. Man muss sich schon ein bisschen Zeit lassen, so ein, ich bin mir nicht sicher und dann, ja. Wie bei so einem Witz, den einem jemand erzählt, wo man schon ausgeschaltet hat innerlich, aber immer, also erwartet, bis Genau. Die Lacher erwartet. Ja, ja. Man achtet nur noch auf die Sprachmelodie, um richtig lachen zu können. Der Inhalt ist vollkommen irrelevant. Aber auch da denke ich mir immer, dass in dem Kopf des Friseurs oder der Friseurin immer wirklich so ein Quantencomputer anspringt, der in dem Moment exakt berechnen kann, welcher Winkel, Lichteinfall, wo du in den Spiegel schaust. Weil das ist ja, du musst es ja doppelt umkehren. Oder dreifach sogar. Das ist ja wie, ich habe mir nämlich mal so ein Zahnarzt-Instrument gekauft. Fand ich total interessant. Kleinen Spiegel gekauft und so diese Pick-Kratz-Ding. Das stimmt mit dem. Und dann wollte ich so meine Zähne von hinten anschauen und hat dann den Spiegel in meinen Mund gesteckt. Kennt man. Und hab dann geguckt, also hab in den Spiegel geschaut und den Spiegel in meinem Mund gehabt und hab's nicht auf die Reihe bekommen, den Spiegel so auszurichten, dass ich die, und dann hab ich so zwischen die Füße von unten gesehen, keine Ahnung, wie das mal ging. Aber. Und dann hab ich geguckt und irgendwann habe ich den Spiegel wieder weggelegt und habe ihn nie wieder benutzt. Ein Großteil deiner Kindheit. Ist daran gescheitert. Ich glaube, ein Großteil unserer beider Kindheit bestand daraus, sich mega auf etwas zu freuen. Auch von Leuten außerhalb. So, oh, das klingt ganz cool. So abgefahren, aber relativ originell. Ja. Und dann aber massiv eingebrochen. Ja. Immer jede Idee hat so 5 Minuten lang Enttäuschung mit sich gebracht und dann so ein Weglegen. Und dann klappt es nicht. Und dann einfach, ja, brauche ich nicht mehr. Aber das war echt. Ich habe jetzt nochmal Sachen auch noch unten im Keller, wo ich meine ganze Kindheit verstaut habe. Das ist so ein Paradies, da kann man wirklich, manchmal gehe ich einfach dann in meine Heimat in den Keller und gucke diese Schränke durch. Ich finde das ein Paradies, was man da entdeckt. Was für ein Quatsch. Ich habe zwischenzeitlich mal diese Modellflugzeuge gesammelt, dann habe ich diese Gogos, kennst du noch Gogos? Nee. Das sind diese so kleine Figürchen, die je nachdem, wo sie stehen, eine gewisse Punktzahl erreichen. Aber die sind so geformt, dass sie halt unterschiedlich stehen. Das sind so kleine Monster. Kennt ihr noch Gogos da draußen? Das ist der größte. Luke, schreib's in die Kommentare. Wenn ihr euch noch an Gogos erinnert, schreib's in die Kommentare. Ja. Wenn ihr übrigens noch Kindergeschichten habt von euch, schickt die auch mal wieder ein, Leute. Wir machen mal wieder eine Kindergeschichtenfolge. Das können wir auch mal wieder machen. Wo ist eigentlich unser Pionier-Dasein hin, mal auf solche Ideen zu kommen? Ja, du hast mittlerweile vorgeschlagen, das Projekt komplett zu begraben, dir ist komplett alles scheißegal. Du bist noch Patreon, du bist noch so pseudomäßig. Hast du angeboten, dass wir so bei irgendwie über Google-Stimme dich sprechen lassen und mich sprechen lassen? Nein. Und dann hast du gesagt, ja, dann können die, damit die weiter spenden, aber dieses Projekt willst du nichts mehr zu tun haben. Ich habe lediglich die in meinen Augen interessante Frage gestellt, wenn wir jetzt aufhören zu veröffentlichen, wie lange dauert es, bis der Letzte seine Patreon-Spende zurücknimmt? Weil das wird ja wöchentlich abgebucht und angenommen, wir hören jetzt auf, dann würden ja immer mehr Leute ihre Patreon Counter. Irgendwann würde man einfach, ich glaube auch noch in 2 Jahren sind immer noch 5 Leute da, die immer noch spenden. Uns hat auch einer geschrieben, dass er für eine gewisse Monatszeit uns spenden will, aber er es wahrscheinlich verchecken wird, das auszuschalten. Und wir sollten ihn daran erinnern. Ja, klar, du verstehst es, wie man Leute motiviert. Erinnert mich daran, euch kein Geld mehr zu geben. Ja, alles klar, kein Ding. Ja. Nee. Ach, Boosterboard freue ich mich drauf. Und was auch relativ wichtig ist, dass ich endlich mal einen neuen MacBook bekomme. Ich habe dann auch die Keynote gesehen, wo die einen neuen MacBook vorgestellt haben. Und was wirklich seltsam war, ich habe dann telefoniert nebenbei, weil ich telefonieren musste. Und dann habe ich halt die Keynote, weil ich die viel lieber sehen wollte, als das Telefonat, was ich finden musste. Und habe dann halt die Keynote gesehen mit Untertiteln. Weil wenn man das ausmacht, bleiben ja die Untertitel stehen, die ganze Zeit erklären, was gesagt wird. Und dann hat sie es aber irgendwie aufgehangen, die Untertitel. Und dann lief halt, dann, wenn das Publikum reagiert, kommt es in eckigen Klammern, steht das dann da. Mhm. Und dann haben die gelacht, dann stand da Laughter. Und dann hat sie es aber da aufgehangen. Aber unten, die Unterzeile, lief immer weiter. Das heißt, es, die ganze Zeit lief das, was gesagt wurde, aber oben drüber stand immer Laughter. Und ich dachte mir, habe aber erst nicht verstanden, dass es angehalten hat. Und dann dachte ich mir, Moment, ist das die alles... halbe Keynote durch. Es lief oben einfach stehen, die ganze Zeit Laughter. Und dann wurde da auch dein MacBook vorgestellt. Ich habe mich gefreut, Wahnsinn. Und dann dachte ich mir, was ist denn da eigentlich gerade los? Was geht denn da ab? Also, ja, und dann haben wir uns überlegt, dann kommt da diese neue Tastatur oben, wo man dann die Leute lachen sich kaputt. Und dann, also als jemand, der sich mit Comedy auseinandersetzt, dachte ich mir, okay, die machen ja manchmal Witze auch. Dann habe ich angehalten, wo machen die denn jetzt den Gag? Ist das ironisch? Warum lachen die denn die ganze Zeit? Das ist schon mega gut. Und dann haben wir uns für 1299, könnt ihr die kleinste Variante kaufen. Oh mein Gott! Laughter. Das ist schon geil. Ich glaube, da kann man auch so einen Sprecher komplett aus dem Konzept bringen, wenn du einfach auch durchlachst, einfach nicht mehr aufhörst. Ja. Gar nicht unpassend lachst, sondern einfach nicht mehr aufhörst. Leute. Kommt runter. Ruhig. Danke, aber ruhig. Kommt mal ein bisschen runter. Irgendwann dachte ich dann so, in meinem dummen, naiven Hirn, was noch nicht in der Lage war zu verstehen, dass es angehalten hat einfach, dachte ich dann irgendwann, dass sie sich so freuen über das neue MacBook, dass sie durchgehend lachen. Die Emotion nicht anders ausdrücken können als ah! So eine zugespitzte Form der Freude. Einfach nur, ja. Fand ich so gut. Aber wurde es nicht live übertragen? Ja. Haben die dann live Untertitel gemacht oder was? Wie? Steno. Steno. Steno. Das ist völlig selbstverständlich. Steno. Ich weiß auch nicht genau, wie das funktioniert eigentlich. Wow. Also der hat wirklich jemand 1:1 live mitgetippt. So, ich glaube ja auch ein bisschen, dass es gescriptet ist. Erstens. Zweitens bilden sich aber auch Wörter für Wörter nacheinander. Das heißt, ich glaube wirklich, dass da jemand sitzt, so Protokollantin. Sie, wie auch diese Stenografinnen aus dem... Ja, sind auch Stenografinnen, mein Gott. Die dann da im Bundestag sitzen und das mitschreiben, die ganzen Sitzungen, müssen die auch in Echtzeit machen. Ob das in Echtzeit auf dem Papier entsteht oder in Echtzeit digital ins Internet geschossen aber wird. Aber die haben ja keine richtige Tastatur, die haben wie so eine kleine Orgel, ne? So Stenografen. Die haben einen Stenografen vor sich liegen. Das ist so eine Apparatur, wo man auch verschiedene Sachen mitmachen kann. Unter anderem zur Arbeit fahren. Aber man kann die haben so surfen, mehrere Ebenen. Toasten. Ne? Also so mehrere Ebenen wie so ein Keyboard, aber es gibt ja diese Keyboards mit mehreren Etagen, wo die dann übereinander sind. Und ja, das haben die auch, aber halt so eher so viermal Spracherkennung. So dass man da wirklich so wie so seine Hände so reinkneten kann in diese Tastatur und dann so da drin ist, glaube ich, oder? Haben wir darüber mal gesprochen über die über chinesische Schriftzeichen versus Emojis? Dass ja eigentlich Emojis nichts anderes sind als... Ja, das kann sein, stimmt. Und stell dir mal vor, haben die in China auch ein Sonnen-Emoji? Weil das macht ja keinen Sinn, weil die haben auch ein Sonnen-Schriftzeichen. So, und dann irgendwann gibt's, also das ist doch so ein Perpetuum mobile, also... Ja, dass sie die dann irgendwann integrieren, oder was? Und dann, ja. Könnten die mit Emojis Texte erzählen, würde mich mal interessieren. Weil alte Schriftzeichen sind ja auch nichts anderes als einfach nur quasi Wortzeichen. Also genau wie Emojis. Aber ich glaube, ganz so ist es nicht. Ich glaube, das sind schon eher so Silben oder so Bedeutungen. Das ist dann irgendwas wie hell heißt oder so, aber nicht jetzt Sonne. Weil du kannst ja nicht für jedes Wort ein eigenes Wort schaffen. Ich finde das auch so kontraintuitiv. Also. Ich finde das so kontraintuitiv. Ich habe auch mal gedacht, gut, Aliens sehen wahrscheinlich genauso aus wie wir. Die schreiben ähnlich wie wir. Die haben ähnliche, halt möglichst einfach simplifizierte Nummern und Zeichen und Wörter halt mit einer begrenzten Strichanzahl. Und dann denke ich mir, ja, es gibt halt auch Chinesisch so, das ist einfach das Letzte, an was man denken würde. Das ist so weit weg von allem. Chinesisches Schriftzeichen, möglichst viele, möglichst lange. Wir brauchen, also überlegt euch mal was, möglichst das soll möglichst unpraktisch und möglichst lange dauern. Ja. Machen wir. Ja. Hast du dir gerade einen Gag abgebrochen? Nee. Komm, lass die Gags. Nee, ich habe mir überlegt, weil, also. Dass es relativ einheitlich ist, unsere Sprache. Und so hängt damit zusammen, dass es mal große Imperien und Reiche gab. Sie. Und die gesagt haben, wir machen alles gleich. So römisches Imperium, dann, wir machen jetzt Meile und so und wir bauen die Straßen jetzt gerade. Ja, oh mein Gott, die Erfindung jetzt wieder. Wir hatten so Loopings überlegt. Nee, das machen wir gerade. So immer so S-Form? Nee, mach gerade, Alter. Diese Diskussion gab's. Wirklich nicht so ein Zickzack. Nee, Alter, Plombombus, wir machen jetzt gerade. Und wir wollen ein Rad. Nicht diese viereckige, ja, vorgeschlagene, diese Beffern. Sternchen, die so aussehen wie so ein Paragrafenzeichen. Wir machen einen Kreis, ihr Trottel. Einfach so, okay. So. So ein geilen Gag, dass man vor der Erfindung des Rades auf so Vierecken rumgefahren ist. Ja, genau. Und die kutschen die ganze Zeit so. Ja, so ein Herzzeichen. Und so immer so, ach nein, jedes Mal. Ja, und. Die Frage ist, ob es ab jetzt in Zukunft wieder große Reiche geben wird oder ob die Unterschiede jetzt einfach bestehen bleiben. Oder ob man einfach mal sagt so, hey, eine Macht übernimmt die ganze Welt und sagt dann, jetzt machen wir hier Celsius und Kilometer und wir fahren alle rechts. Dann, und dann zerbricht das Reich wieder. Aber dann ist es ja schon mal getan. Dann ist ja das schon mal geleistet. Und dann ist es für den Rest der Geschichte ist es zumindest mal einheitlich. Ich habe auch früher als Kind oft nicht verstanden, dass man sagt, dreh dich mal um 180 Grad. Dass es nicht mit Temperatur zu tun hat. Mhm. Das war für mich unvorstellbar. Dass es, und dann dachte ich mir, was soll ich tun? Mich umhören? Was soll ich jetzt machen? Was verlangst du von mir, Mutter? Was verlangt es dir? Martha? Mutter? Was ist denn mit dem Kind eigentlich nicht? Er hat schon wieder so komisch reagiert heute. Können wir den mal untersuchen? Sechsjähriger lassen? Junge. Was verlangt es euch, Martha Paterkwe? Ja, Stefan war schon immer ein merkwürdiger Junge. Zum Talking Head. Ja, Stefan, das war schon immer ein merkwürdiges Kind. Merkwürdige Typ. Irgendwie hat er dann sich auch nicht so zurechtgefunden mit seinen Artgenossen im Kindergarten. Was fleucht euch, Martha? Was dünkt es euch, Frau Gerling? Ich solle die Lego Sachen weglegen? Ja, aber da fühlt mir jetzt nicht mehr ein, was man dazu sagt. Okay. Passt schon, passt schon, passt schon. Okay. Kindergarten, Thema Kindergarten. Oh ja. Oder was war das Wertvollste in deinem Kindergarten? Ich glaube, das ist ein Paradoxon. Das ist nicht unmöglich. Das ist ein Oxymoron. Nee, was ist das? Ja, aber das Wertvollste. Was ist der wertvollste Gegenstand in deinem Kindergarten? Ich habe die Klingel von Halligalli. Weil die ist so silbrig. Das stimmt dann, ja. Die ist so silbrig. Man könnte sagen, metallisch. Das quasi. Lohnt sich, glaub, die mal zwischen die Bissen. Es gibt, also selbst das Besteck ist ja aus Plastik und so. Das ist so das, ja. Ich meine, alles, was im Kindergarten ist, darf per se keinen Wert haben, weil es irgendwann mal zerstört werden könnte und wird. Also alles, was im Kindergarten passieren kann, das ist Murphy's Law. Das ist dann so, oh, unser Kaninchen hat in die Legosteine gepinkelt und weg damit, das einfach wär, nächste Tüte meinst du, aufgerissen. Meinst du Legosteine oder das Kaninchen, weg damit? Beides weg. Komm, was soll denn der Geiz? Und aber war es bei euch nicht auch so? Bei uns war es so, dass wir so ein Kaninchen hatten und dann wollten wir aber viel lieber eine Katze haben. Und dann hat die Betreuerin gesagt, naja, aber wir können nicht zwei Haustiere haben. Eins reicht. Und dann haben wir dieses Kaninchen in so eine Ecke getrieben und dann so draufgetreten. Jesus! Was? Nein, stimmt nicht. War nur ein Gag. Ich habe mir kurz überlegt, dass Kinder meinen, alles, was ihnen helfen könnte, dass sie es aus Lego bauen können. Ich habe kurz gedacht, wie wäre es denn, wenn ihr so ein großes Schwert oder so eine Schlachtanlage aus Lego gebaut habt. Das ist eigentlich mega genial. Ja. Aber das ist tatsächlich, glaube ich, der Übergang von Lego. Bitte, was? Mega erschrocken. Drama im Podcast. Weil irgendwann, dass man anfängt realistisch große Gegenstände zu bauen. Ich habe nämlich auch irgendwann angefangen, meine Brüder haben das auch gemacht, so Schwerter und Gewehre und Pistolen aus Lego. Aber in Originalgröße zu bauen und die dann so zu benutzen. Ich glaube, das ist, dann merkst du, da bist du erwachsen. Wenn du nicht mehr irgendwie kleine Flugzeuge wenn dein Lego-Raumschiff die Größe deines Hauses hat, dann bist du erwachsen. Naja, nee, wenn du nicht mehr in der Fantasiewelt lebst, sondern wenn du versuchst, mit den Legos deine echte Welt zu rekonstruieren. Zum Beispiel auch bei der Kindertagesstätte, wo ich gearbeitet habe mit Kindern, gab es auch viel Lego und da habe ich immer so echte Sachen gebaut, so eine Blume oder so. Hast du auf die Kinder aufgepasst oder hast du deine eigene Agenda auf dem Schirm gehabt? Nee, ich habe nur versucht, da die Haustiere zu erwürgen. Bist du morgens zur Arbeit gegangen und hast gesagt, okay, heute muss ich dem Tim mal beibringen, wie er mit Frau Meier spricht? Oder bist du ich muss mein Lego-Projekt vollenden. So weit ging es nicht. Ich würde versuchen, wäre geil, wenn er heute nicht weniger als ein Kilo Erde isst. Das wäre schon mal ein Vorschritt. So. Das waren schon der Level der Kinder da. Also da waren schon andere Ziele nötig. Aber ne, ich habe immer ganz gern Lego gemacht. Ich habe mal Gras gegessen. Also immer so richtig reingebissen einfach. Ja. Herzhaft, weil ich dachte, Also vom Boden, also bist du auf den Boden gegangen und hast wie eine Kuh ins Gras gebissen und hast du erst abgerupft und dann gegessen. Nope. Ins wachsende Gras gebissen. Ins Gras gebissen, sprichwörtlich. Ja. Einfach, um mal zu probieren, wie das so aussieht. Weil Kühe machen das auch und die leben ein tolles Leben, ein tolles Kuhleben halt. Da dachte ich mir, Ich bin gerne in andere Rollen geschlüpft. Das war interessant, weil wir waren auch so manchmal so Ausflüge gemacht und so, so eine Woche lang in so einer Herberge geblieben und so. Und da gab es ein Mädchen, ich habe mich auch immer mit dem Psychologen unterhalten, mit dem Kinderpsychologen. Und der meinte dann, ein Mädchen hätte einen ganz, ganz starken Drang dazu, dass wenn sie nicht unter autoritärer Beobachtung ist, dann bewusst alle Regeln zu brechen. Also wenn gerade niemand hinguckt, dass sie dann bewusst alles macht, was sie nicht machen darf. Auch wenn sie das gar nicht unbedingt will, aber einfach nur, um es jetzt anders zu machen. Und da war es dann auch so, da waren wir auch so im Kinderspielplatz und dann so, ja, geht mal da spielen. Und das Mädchen ist sofort auf die Rutsche gegangen und ist rückwärts auf dem Rücken die Rutsche runtergerutscht. Einfach. Die Rutsche hochgerutscht. Ja, Wahnsinn. Ich breche auch die Regeln der Physik. Ja. Fuck you, Authority. Ja, aber einfach nur, um es anders zu machen. Fuck you, wow. Einfach. Einfach rückwärts. Sie fällt runter. Den Baum hoch. Fuck you, Physics. Ja. Finde ich nicht schlecht. Ich breche alle Regeln. Ja, diese Kinder, das ist auch immer, dass sie alle Regeln brechen müssen. Uup! Gegen das die Schwerkraft einfach. Wir hatten mal bei der ersten Staffel Dölf hatten wir Frank Elstner da und dann hat er gesagt, irgendwie, er hat uns erlaubt, beim Kostüm wirklich alle Regeln zu brechen. Hat dann gesagt, ja, ihr könnt mit mir alles machen. Alles, ihr könnt alle Regeln brechen. Zieht mir ruhig eine Lederhose an. Und das war das Schlimmste, was Frank Elstner eingefallen ist, was er tragen könnte. Der größtmögliche Regelbruch. Ja, wo ich mir auch denke, wenn so ein Kind so eine Krankheit hat, aber eigentlich so mega. Also mega beschränkt ist und unkreativ ist in ihrem Lebensraum, dass er dann so seltsame Sachen macht, wie die Rutsche rückwärts runter. Aber ich stelle mir das so vor, wie sie dann auf die Rutsche klettert und dann so davor steht und dann so denkt so, was kann ich normalerweise tun? Rutscht man sitzend so und dann umgekehrt, und doppelt springt umgekehrt. Springt sie von der anderen Seite runter. Und ich ziehe meine Hose auf den Kopf und meine Jacke unten und einfach so immer alles anders machen. Sie muss noch nicht mal rutschen, also um alle Regeln zu brechen, kann sie auch diese Rutschaktion sein lassen. Ja, sie kann ja auch an Ort und Stelle. Ja. Du kannst so viele Regeln brechen, beim Kopf würde platzen. Aber Kopfplatzen ist ein guter Stichpunkt, weil das Kaninchen, das wir dabei hatten, das nein. und zwar zum Thema Kopfplatzen, was immer sehr lustig ist, war Gegenteiltag. Wenn die Kinder dich nerven, sag einfach, es ist Gegenteiltag. Da haben die erstens Bock drauf, aber irgendwann fangen die an, sich in so viele Widersprüche zu verstricken, dass sie einfach passiv werden, einfach lethargisch umfallen, wirklich so System Error. Ganz apathisch in der Ecke sitzen. Weil dann sagen die dann, ja, aber Moment mal, wenn heute Gegenteiltag ist, dann müsste doch Luft dich einatmen. Und das Kind so, hört auf zu atmen, stirbt. Du hörst, die ganze rote Gruppe ist jetzt tot, leider. Aber, und dann geht ihr mit dem Ball spielen, und, nee, der Ball muss doch mit dir spielen. Und dann, ja, stimmt. Und dann legt die sich passiv neben den Ball und nichts geschieht und dann der Algorithmus hängt, er dreht sich im Kreis, da passiert nichts mehr und dann steht's auf und muss eingestehen, dass es nicht funktioniert, die Regeln zu brechen. Ja. Das ist dann schon immer sehr, sehr interessant. Mit Kindern arbeiten, das ist das Größte, diese kleinen beschränkten Kacke hier. Die sind wie so kleine Dinge. Diese kleinen Dinge, die nicht vorentwickelt sind. Und dann in Richtung Comedy schickt und sie delivern immer. Ja. So, du weißt, die delivern einfach. Das ist schon ganz gut. Ja, ach, Kindergarten. Auch nicht so schlecht. Du, Luke Mockridge macht ganz viel im Kindergarten. Er macht ganz das viele stimmt. lustige Aktionen mit im Kindergarten. Fruchtiger, ne? Ja, er hat du auch. Du dumme Rübe. Das war immer das Lustigste. Das eine Mädchen ist immer, wo ich dann in die Gruppe komme, so, ja, wir haben da die Lea, die ist immer sehr intensiv mit Schimpfwörtern, also die ist sehr aggressiv und auch verbal sehr aggressiv. Und dann kommst du da rein und sagst, hey, Servus, was geht? Und so, du dumme Rübe! Und du denkst dir so, wow, Alter, Lea! Snap. Du kannst nicht einfach dumme Rübe zu uns sagen. Und du musst dann so tun, als wären das so mega schlimme Begriffe. Aber sind es halt gar nicht. Irgendwie so, du Esel! Und ich so, hey, Alter, Lea, fick dich! Das kannst du nicht machen. So, bei uns hat einer mal in der gelben Gruppe, die gelbe. Hat einer einen anderen ins Ohr geschnitten mit so einer Schere. Oh nein! Nein! Keine Scherenstory! Sorry, ich hab's ganz kurz versteckt. Okay, er hat ihn ins Ohr geschnitten mit einem Messer. Ja. Okay. Und seitdem hat ihn auch irgendwie jeder mit so ganz anderen Augen gesehen. Und dann war mit ausgestochenen Augen. Irgendwie war das dann, ist das so eine Parallelgesellschaft. So ein Kindergarten ist ja so eine ganz, ganz fiese Parallelgesellschaft, wo man dann halt irgendwie auch so Menschen ins Abseits mobbt und so ins Abseits stellt. Auch und zur eigenen Sicherheit. Alle haben den nur noch gesehen. Es ging auch so das Gerücht rum in diesen drei Räumen, die der Kindergarten groß war, dass da jemand was gemacht haben könnte. Und es war so eine ganz seltsame Parallelgesellschaft. Und man hat ihn mit ganz anderen Augen gesehen. Das war so der böse Erik, der den Leuten. Es gab auch immer Leute, der Leute gebissen hat, ne? Ja, in jeder Gruppe gibt es einen Beißer, aber das ist so seltsam, weil das so eine seltsame Struktur ist. Und so ganz, was ganz Natürliches, aber so abnatürlich. Ja, aber vor allem, es ist, also in jeder Gruppe gibt es einen Beißer. Ja, das stimmt. Ich denke mir, wenn der kleine Jonas kommt in die Gruppe und fragt so, hey Leute, sieht den Beißer, wer ist bei euch den Schläfer? Wer ist bei euch der Beißer? Und sagt, nee, wir haben keinen Beißer. Dann wie so durch so ein Level-Up wird automatisch einer zum Beißer. Ja. So, das ist so eine Struktur einfach. Sobald der die Gruppe verlässt, dann gibt es auch weiter. Okay, was gibt es? Es gibt den Beißer, es gibt den Schläfer, den Schläger. Es gibt den Nudisten. Es gibt den Treter. Konstant, ja, es den gibt Treter. Den Nudisten. Ja. Es gibt den ohne... Die Petze. Oh, die Petze. Es gibt den Renner, der die ganze Zeit nur am Rumrennen ist. Es gibt den Bauer, den Ingenieur. Den Träumer. Oh, den Träumer. Träumerle. Ich war eher ein Träumer, glaube ich. Ich habe sehr viel geschlafen immer im Kindergarten, habe immer viel, aber ein Sonnenschein war ich auch, wurde mir gesagt. Ein Sonnenschein. Ich habe immer viel gelacht. Hattet ihr auch an euren Garderoben so kleine Symbole, die euch, wo ihr merken konntet, was eure Garderobe? Was hattest du? Ich habe einen Schneemann, was weiß ich noch. Das Schneemann. Weiß ich nicht mehr. Irgendwas Grünes, Frosch oder so, glaube ich. Ach. Ich war in der Igel-Gruppe, ne? Es gab die Dinosaurier. Ja, ne? Keine Ahnung. Es gab die Dinosaurier, die Drachen und die Igel. Ich war ein Igel. Wow. Holy shit, passt. Aber gab es dann auch so manchmal so Lobbyisten, die versucht haben, die sich für eine Namensnennung eingesetzt haben oder so? Okay, dann sind wir halt die Monster oder so. Ja, ich glaube, da gab es schon mal manchmal ernsthafte Diskussionen, aber am Ende hieß es: Fickt euch, geht nach Hause, machen wir nicht. Und ich höre auf, Papier zu essen, das war das größere Problem eigentlich, dass das Papier so, kann ich noch ein Mandala ausleihen und ausmalen? Ja, bitte. Und gegessen einfach. Aber du kannst den Kindern ja auch schlecht dieses Papier verwehren. Wenn die sagen, ich will malen. Esspapier ist die einfachste Lösung. Ja, aber da malen die dann mit Edding dann drauf und malen dann da irgendwie Essen. Aber warum gibt es Esspapier, aber nicht Esslaptops? Also warum hat man sich entschieden, hat man da aufgehört, bei Papier zu sagen, das wollen wir essen? Esspapier hat das die digitale Revolution überhaupt nicht miterlebt. Was ist mit Menschen los, dass sie sagen, Papier, wir brauchen was, dass wir es auch essen können. Ja, aber alles andere, zur we don't give a shit. Ja. Aber Papier, Esspapier, das wäre cool. Ja. Warum hat man da aufgehört? Das ist seltsam. Esskissen? Habe ich noch nicht gesehen. Esspappe? Lassen wir das. Also im Mittelalter dann Esspergament und so, dann Esspapyrus. Die früheren Varianten. Ja, nicht schlecht. Esssteintafel. Wenn wir uns beide eifrig annicken. So. Ja, das ist eine gute Idee. Sehr gut. Schulterklopfen. Ja, ach, ich bin durch. Du musst auch jetzt los, ne? Ich muss schon langsam los. Ansonsten, Stefan Titze, freut euch. Hast du eine ungefähre Ahnung, wann das Boosted Board kommt? Nein, leider nein. Da steht überhaupt kein Datum dabei, leider nicht mal Ansatz. Du, ich bin irgendwann Ende des Jahres bei den Rocket Beans am Start. Da kann ich es mitbringen, wenn ich es schon hab. Cool, dann fahr ich da ins Studio. Lass die Rocket Beans Foren heiß laufen. Stefan Tietze hat sich angekündigt für die unbekannte Zukunft. Alles klar, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Und wie immer wieder ab.